Aus Anlass des 52. Jahrestages der Arbeitsaufnahme des großen Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichten Massenmedien vieler Länder Sonderbeiträge. Die laotische Zeitung Ongtap Basasun Lao brachte mit dem Sonnenporträt von Kim Jong-il und die senegalesische Lo Populaire und die Internet-Homepage der KP-Kommunisten Russlands mit dem Bild von ihm jeweils einen Sonderbeitrag. Die indonesische Zeitung International Media, der senegalesische staatliche Rundfunk und der kambodschanische Sender FM 90.5 würdigten in ihren Beiträgen die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il um den Parteiaufbau. Der chinesische staatliche Fernsehsender RTS Bulbine strahlte in der Stunde mit der höchsten Zuschauerquote Beiträge über den Vergnügungspark des Volkes Rungna, das Skigelände Masinyong und weitere aus. Die britische Sungun-Politikstudentengesellschaft stellte mit einem Bild von Kim Jong-il einen Beitrag unter der Überschrift »Das unvergängliche Verdienst um den Parteiaufbau« ins Internet.